Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Airport. Ein Bestseller, den Millionen kennen und der Millionen begeisterte, kommt jetzt als Film mit der größten Starbesetzung, die Universal Film je aufgeboten hat. Burt Lancaster, Dean Martin, Gene Seberg, Jacqueline Bisset, George Kennedy, Helen Hayes, Van Heflin, Maureen Stapleton, Barry Nelson, Lloyd Nolan, Dana Winter. Der Pilot von eurem Flug 4-5 wollte abkürzen und das ging daneben. Er blieb stecken. Und was habt ihr inzwischen gemacht? Der Schnee wird ja im April wieder schmelzen, dann kriegen wir sie raus. Was denkst du eigentlich von mir, verdammt nochmal? Oscar-Preisträger George Seaton verfilmte diesen Roman, der in 14 Sprachen übersetzt wurde. Sieben Schicksale erfahren in wenigen Stunden eine entscheidende Wendung. Dean Martin als Flugkapitän Demarest. Er muss sich zwischen seiner Geliebten und seiner Frau entscheiden. Hervorragende Leistungen von Jacqueline Bisset und Barbara Hale. Bist du auch sicher? Meinst du, ob ich schwanger bin oder ob du der Vater bist? Burt Lancaster als Flughafenmanager, dessen Ehe an der Verständnislosigkeit seiner Frau zu scheitern droht. Diese Frau ist Dana Winter. Da wusste ich noch nicht, dass wir heute den schlimmsten Sturm haben würden seit 6 Jahren. Das ist wieder mal eine von deinen verdammten Ausreden. Tanya, dargestellt von Gene Seberg, hat umso mehr Verständnis für ihn. Du wirst mir fehlen. Wirklich? Und trotzdem lässt du mich gehen? Helen Hayes ist eine reizende, nette alte Dame mit dem merkwürdigen Hobby, als blinder Passagier zu fliegen. Ja, was soll ich sonst machen? Ich kann mir kein Ticket leisten. Van Heflin als Guerrero, der das Leben aller in große Gefahr bringt. Auch seine Frau, Maureen Stapleton, kann ihn nicht beeinflussen. Hör auf zu träumen. Denk jetzt nur daran, dass sie dich nicht rauswerfen. Diesmal mache ich es richtig, verlass dich drauf. Es geht nicht wieder schief. George Kennedy als Patroni, ein Flugzeugmechaniker mit eiskalten Nerven. Ich habe diese Mühle hier bis Mitternacht wieder flott. Aber wenn er das Ding auslöst, wird die Maschine das überstehen können. Die Maschine kann nur fliegen, aber man muss den Druckabfall in so großer Höhe mal erlebt haben, um sich das vorstellen zu können. Setzen Sie sich und halten Sie den Mund! Sie tun mir weh! Sie haben mir weh getan! Sie sind hysterisch! Oh, Hilfe! Helfen Sie mir! Lassen Sie mich los! Vorhaben ist noch keinem bis jetzt gelungen. Sie sterben also vollkommen umsonst, wenn diese Bombe explodiert. Bitte bleiben Sie ruhig. An dramatischer Spannung ist Airport nicht zu übertreffen. Auch die Leistungen des hervorragenden Star-Ensembles machen diesen Film unvergesslich. Wir haben Beschädigung durch Explosion. Ausmaß unbekannt. Airport. Ein Film von brennender Aktualität. Sie verlassen jetzt meinen Bezirk. Gehen Sie auf Cleveland Zentrale 117,5. Viel Glück. Airport. Wir sind alle verloren. Wir werden alle abstürzen. Benedikt und ich heben ab und fliegen in die Luft. Wir besprechen die Airport-Reihe. Die ist gerade bei Koch Films erschienen. Wir können zum haptischen Medium nicht allzu viel sagen, denn wir haben Teil 2 bis 4 auf Blu-ray-Check-Discs bekommen und den ersten Teil nicht. Wie auch immer, wir wissen, dass da ein Digipack Collector's Edition rausgekommen ist mit allen 4 Filmen zu einem stattlichen Preis. Auch zu der Aufmachung können wir wenig sagen. Auf diesen Check-Disc, die ich bekommen habe von Teil 2 bis 4, sind rein die Filme drauf, einen Trailer und gegebenenfalls eine Super-8-Fassung. Das waren damals auch gekürzte, also um die Dramaturgie gestraffte Versionen dieser Filme. Aus nostalgischem Charakter ist es nett, wenn man das mal wieder sieht. Die, glaube ich, auch auf mobilen Veranstaltungen gezeigt wurden, zum Beispiel auf Auslandsflügen vielleicht. Airport war zunächst einmal ein Roman von Arthur Haley und hat diesen Roman geschrieben im Jahr 68. Ist ein sehr dichter Roman, spannend, eng erzählt, interessante Charaktere. Und die erste Verfilmung von 1970 mit Burt Lancaster und Dean Martin und Jacqueline Bisset in den Hauptrollen versprüht noch recht viel von diesem originalen Charme und kann man auch vielleicht als großes Vorfazit am Anfang sagen, finde ich auch den deutlich am besten Film, den gelungensten Film. Denn trotz, dass wir jetzt uns einig sind, und das wollen wir auch klar so sagen, dass wir mit der aktuellen VÖ auf Blu-ray in Deutschland jetzt nicht wirklich einverstanden sind, so grundsätzlich in der Art und Weise, möchten wir trotzdem natürlich über die Airport-Reihe sprechen, weil sie besprechenswert ist und auch viel geprägt hat. Und da das ja eigentlich hauptsächlich, aber das wird sich dann wieder verändern, eigentlich Stefan seine Review ist, habe ich mir gedacht, werde ich zwischendurch immer mal was auf den Tisch legen. Und zwar Filme, die ich so bei mir zu Hause gefunden habe und wo ich dann einfach zwischendurch mal fragen werde, ist das ein Flugzeugfilm? Passt das? Und wenn ja, oder wie du den findest oder überhaupt gesehen hast? Ja, das finde ich schön. Und du hast jetzt mit Airport angefangen. In Airport wird ja auch gerne mal zum Katastrophenfilm dazu gezählt, wobei das eigentlich gar nicht so, finde ich, passt. Ja? Wir sprechen jetzt über den ersten Teil. Genau, erstmal, ja. Airport, über den ersten Film. Genau, der noch, also die Buchverfilmung, die Romanadaption, der sehr nahe am, der eigentlich 1:1 die Story aus dem Roman umsetzt. Ein sehr gelungener Film. Es ist eigentlich eher so ein Kammerspiel, ein Thriller, der tatsächlich dem Namen Airport noch würdig ist, weil er eigentlich vorwiegend mit den Geschehnissen dieses Flughafens zu tun hat, wo der Flughafenleiter, gespielt von Burt Lancaster, eine schneeverwüstete Piste unterwegs freiräumen muss, also eigentlich dafür sorgen muss, dass die Landebahn wieder frei wird, weil eine große Boeing, es geht ja auch um die Weiterentwicklung der Flugzeugmaschinerie, also Boeing 707 steht an vorderster Themenfront, ist stecken geblieben auf der Spur, muss ich überlegen, 709 und 702 ist frei, aber zu klein. Die muss aus dem Eis befreit werden. Und da ist auch George Kennedy noch eine wichtige Rolle. Ist nämlich der einzige Darsteller, der in allen vier Airports vorkommt. Der spielt immer dieselbe Rolle, nämlich auch den, was ist das, so ein bisschen Sicherheitschef des Flughafens. Er ist eigentlich Mechaniker-Typ, der wird immer wieder seine Position von Film zu Film verändern. Der steigt immer mehr auf. Das ist der Patroni und der ist immer wieder da und ist ein bekanntes Gesicht in der Reihe. Es geht also nicht wirklich hier um irgendwie ein Flugzeugunglück oder um Terrorismus, was irgendwie noch in folgenden Filmen stattfinden wird. Es geht hier darum, dass eben diese Naturgewalt da ist und der Direktor des Flughafens sehen muss, dass alles funktioniert und dass alles technisch gut abläuft und dass alle Flugzeuge landen können und dass die Flugbahnen nicht feststecken und das Ganze gepackt in einen unheimlich dicht inszenierten Drama fast schon eigentlich mit auch wieder vielen Charakteren, die beschrieben werden. Es gibt also auch private Schicksale, die so immer wieder mit reinspielen und ich fand den immer sehr sensationell und wirklich. Also auch das passt natürlich, wird ja immer wieder, der Airport ist ja immer Dallas, ja, in Washington, der ja sehr, sehr mit seinem prägnanten Bau, mit dieser Halle, das passt auch immer, finde ich, sehr optisch, ist das ganz toll. Und ja, es ist durch und durch eben ein spannendes Ereignis, wo Menschen versuchen, der Natur Herr zu werden. Genau, du hast es mit der Natur richtig angesprochen. Trotzdem nochmal zurück auch zu diesem Roman und zu dieser straff erzählten Geschichte. Viele Charaktere, wie du gesagt hast. Es ist in erster Linie auch erstmal so ein Sozial-Thriller, sage ich mal. Du kannst ja bei diesem Airport verschiedene Gesellschaftsschichten reinschmeißen in die Handlung. Das macht er auch in dem Buch sehr gekonnt. Und da spielen wichtige Nebenfiguren eine Rolle. Eine unter anderem wird gespielt von der Helen Hayes. Die habe ich letztes Mal für die Deadline rezensiert. Die hat auch mal Miss Marple gespielt. Als PDAX-Klassiker-Edition kam das raus. Egal, also in den 80ern als noch ältere Dame, der Film ist ja von 1970, spielt sie Miss Marple. Eine sehr prägnante, sympathische britische Charakterdarstellerin. Und sie spielt zum Beispiel so eine Trickbetrügerin, also so schon eine ältere Dame, die immer wieder erzählt, sie hätte da irgendwie ihr Ticket verloren und muss sich da durchmogeln. Auch dieser Film besitzt an den wichtigen Stellen aufheiternde Momente, relativ zu Beginn noch. Die Handlung mit diesem Blizzard sagt ja, dass Burt Lancaster als Flughafenleiter erstmal den Tag durch ist. Seine Frau wird sich demnächst von ihm scheiden lassen. Das wird auch über Telefon, der Film arbeitet viel mit Splitscreen, für damals sehr interessant und sympathisch, wenn man das heute sieht. Teilweise auch geviertelt gesplittet an der Seite, an der Ecke, an den Ecken des Bildkaders und eben sehr dicht erzählt. Diese Frau wird dann zum Beispiel vorgeführt, sodass der Flughafenchef erstmal lachen muss, mit welchen Tricks die überhaupt durchkommt. Das ist auch eine eigentlich sehr präzise, aber humoristisch aufbereitete Beschreibung von Sicherheitslücken am Flughafen, wie das damals noch war, was heute undenkbar wäre, weil du würdest heute mit solchen Tricks nicht mehr durchkommen. Das hast du in der gesamten Airport-Reihe, ist das immer sehr, sehr lachhaft, kann man sagen, wie da die Sicherheitsvorkehrungen dargestellt werden, die aber auch nicht, wahrscheinlich realistisch unbedingt waren zu der Zeit, zumindest in den Sequels. Das war eine Riesennummer, ziemlich teurer Film für die Zeit, $10 Millionen. Dean Martin spielt noch mit, muss man sagen, als zweite. Das sind also große Größen, ja. Und vor allen Dingen, ja, sowas hat man ja auch diese Jahrbuchfilme genannt, ja. Auf dem Cover vorne waren 20 Gesichter drauf von bekannten Schauspielern und da muss man hingehen, weil da die und die mitspielen, das wurde immer Jahrbuchfilme genannt. Also das waren fast alle Katastrophenfilme auch, da waren immer diese Bildchen. $100 Millionen hat er auf jeden Fall in den USA eingespielt, ein Riesending und das zog natürlich auch und deswegen, ich will es nur kurz ansprechen, gab es ja dann auch noch die Parodien. Ja, wir wollen jetzt einmal ganz kurz zu ZAZ kommen. Das heißt, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, finde ich herrlich. Originaltitel heißt Airplane. So, ja. Der auch einen Riesenerfolg hatte. Auch das Sequel war unglaublich erfolgreich. Gleichermaßen fast wie das Original. Also die Verballhornung dieses Films. Wobei natürlich diese Verballhornung sich eher auf den zweiten Teil bezieht. Ja, das heißt, Airplane bezieht sich nicht direkt auf Airport, sondern dann eben auf das Sequel Giganten am Himmel. Und bevor wir zu Giganten am Himmel kommen, bin ich jetzt mal so frei und lege dir mal was hin. Ich weiß, es wird dir jetzt gut gefallen. Ich bin am Hadern, was ich zuerst nehme. Ich nehme zuerst das hier. So, ich habe hier was für dich. Du musst natürlich beschreiben, was du siehst. Und Laserdisc von Con Air, ungekürzte Fassung. Ja. Die Frage war, ist das ein Flugzeug? Ich habe überlegt, was ist eigentlich ein Flugzeugfilm? Muss es die ganze Zeit im Flugzeug spielen? Ist es irgendwie, ja, thematisch? Ja, ich würde schon sagen, dass Con Air ein Flugzeugfilm ist. Es wird am Anfang, wird Nicolas Cage als Convict eher überführt mit diesen Massenverbrecher hier gespielt von John Malkovich und John Cusack, wo er noch ja, normal aussah, spielt er, glaube ich, diesen Cop, der ihm eigentlich helfen will, der weiß, dass er irgendwie unschuldig ist. Ich glaube, er hat am Anfang jemanden in Notwehr getötet oder so, als sie verteidigt und wird zu den ganz harten Knastis in diese... Du musst jetzt nicht die Story komplett erzählen. Naja, du musst ja trotzdem analysieren, ist das ein Flugzeugfilm? Ich weiß, dass du den Film eigentlich gar nicht so schlecht findest. Ich mag den Film. Ich habe ihn auch da. Tobi sagt, ganz heftig ist es kein Flugzeugfilm. Dann müssen wir drüber reden, warum vielleicht nicht. Du kannst das Flugzeug jederzeit austauschen durch einen Bus, durch einen Zug etc. Es wird nicht explizit... Das Flugzeug ist nicht Teil der Handlung. Also, dass jetzt irgendwas mal irgendwie eine Maschine ausfällt, dass irgendwas repariert werden muss, dass jetzt irgendwie ein Höhendruck, ein Luftloch, dass irgendwas, das Flugzeug eine relevante Rolle spielt. Außer, dass es dann am Ende kriegt. Und deshalb gleich noch das zweite Beispiel dazu. Gute Begründung. Air Force One. Boah, wenn ich dir jetzt sage, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, da war ich vielleicht 11 im Fernsehen zur Hälfte. Kann ich schwer mitreden. Wolfgang Petersen, naja. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte auch keine gute Erinnerung an den Film. Also das Harrison Ford und so weiter. Aber und die gute Erinnerung, schlechte Erinnerung. Dann habe ich mir den Film hier mal für ein paar wenige Euro auf Blu-ray gekauft und dann geguckt und ich fand ihn großartig. Also auf jeden Fall ein Film, den man mal wieder erleben kann. Und der spielt ja wirklich fast ausschließlich im Flugzeug, auch mit der Enge. Da auch sagen wir, dass die Kameraarbeit von Ballhaus eine gewisse Weite auch dem Ganzen verleiht. Und den fand ich doch ganz gut. Und das würde ich schon auch als Flugzeugfilm ja outen, den Ganzen. Nettes Spiel, was wir hier machen. Ja, na ja. Ah, jetzt kommen wir zum zweiten Airport. Und zwar heißt der Giganten am Himmel, wie du schon richtig gesagt hast, im Originaltitel Airport 75. Das war dann den Jahren geschuldet, wann diese Fortsetzungen rauskamen. Der dritte heißt dann folgerichtig Airport 77 und der vierte Airport 80. Wobei eigentlich da, 79 heißt. Genau, wobei das auch wieder interessant ist. Genau, der vierte kam in den USA 79 raus und heißt im Original Airport 79. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das ein Druckfehler ist, gelesen zu haben, dass der zweite Teil eigentlich 74 ist. Aber das ist jetzt auch egal. Diese Fortsetzungen beginnen da, sich sehr grob am ersten Teil zu orientieren und verlagern die Handlung. Weil wir haben ja gesagt, der erste Airport ist eigentlich, er spielt schon in dem Flugzeug, einen Großteil, aber nicht ausschließlich, sondern entscheidende Handlungen finden am Flughafen statt. Und hier Charlton Heston in der Hauptrolle. Wird dieser Film, denke ich, doch sehr dem Begriff des Katastrophenfilms gerecht, denn er spielt eigentlich fast ausschließlich in der Luft. Es geht um die neueste Boeing, die konzipiert wurde und einen spektakulären Crash in der Luft. Beim ersten Teil war es noch ein, ich sage jetzt mal, nicht Bombenplatzer, sondern schon eine Explosion von einem, das Thema Terrorismus spielt noch nicht so die Rolle, es ist eigentlich ein privater Selbstmordattentäter, da geht es nur um die private Geschichte, er hat keine politischen Hintergründe, auch dieser, sag mal, Antagonist im ersten Teil nebenbei noch gesagt, sehr glaubhaft gespielt, weil ab diesem zweiten Teil, finde ich, werden diese Figuren, diese Nemesis, diese Bösewichte immer blasser. Im Übrigen ist ja Gigant nach Himmel jetzt kein Film, der Terrorismus bedient, sondern der Unfall, der hier passiert durch den Zusammenstoß von einer großen Boeing und einem Sportflugzeug, geschieht durch einen sehr unglücklichen Zufall. Ja, Herzinfarkt hat er. Genau, und jedenfalls wird das Cockpit aufgerissen. Und die Piloten sterben beziehungsweise sind stark verletzt, können nicht selber fliegen. Und nun ist das ultimative Hollywood-Gesicht Karen Black dafür verantwortlich, eben dort erstmal die Stellung zu halten als Chef-Stewardess. Und ich muss nochmal eine Lanze für diese Frau brechen. Die hat, wenn ich die sehe, denke ich, wo guckt die bloß hin? Ja, ich finde wirklich, mit solchen Augen ein hochdotierter, großer Hollywood-Star zu werden, das finde ich schon respektabel, weil es ja kein... Die Frau sieht ja jetzt nicht schlecht aus, aber mit diesen Augen, das ist ja jetzt wirklich was Außergewöhnliches. Ja, die schielt wie der Wahnsinn, die Frau. Ja, sie schielt sehr, sehr süß, sehr sympathisch, aber es entspricht nicht diesem strengen, diesem teilweise damals abwertenden Hollywood-Norm, zu sagen, so jemand eine große Stelle zu setzen. Und sie bekommt auch sehr viel Screentime in diesem Film. Wir wollen jetzt auch die Lanzen brechen für die Frauenfiguren, denn im ersten Teil spielen viele Frauenfiguren in Nebenrollen, aber auch entscheidende Rollen. Und ich muss jetzt auch nochmal, um die Verbindung zum zweiten zu bekommen, dieses Männer-Frauen-Bild, das erscheint mir sehr wichtig. Der erste Film ist ein Klassiker und ist durchweg gut strukturiert, aber es ist eindeutig, dass die Größen, also die Herren, die das Sagen haben, wie Burt Lancaster, wie George Kennedy auf der Piste oder wie eben auch Dean Martin, so ein bisschen unantastbar wirken, ohne dass der Film aber unanständig wird. Denn er behandelt die Frauen, ja, wie soll ich sagen, im damaligen Zeitpunkt, wie das halt so war, das Frauenbild, irgendwo auf Augenhöhe. Und es ist auch eine wichtige Geschichte, dass die Stewardess, mit der Dean Martin, der Captain, der zur Kontrolle mitfliegt, deswegen sind zwei Captains im Cockpit des Flugzeugs, schwanger von ihm ist. Und das fand ich interessant. Relativ zu Beginn wird Dean Martin doch eher als ein bisschen so der arrogante Captain dargestellt. Dieses Treffen mit Burt Lancaster und die mögen sich nicht so wirklich. Aber im Flugzeug, weil sie eben schwanger von ihm ist, wie sie sagt, wird er auf einmal ganz weich. Er wird so dieser softe Typ und kümmert sich professionell um die Gäste im Flugzeug und behandelt sie als Kollegin, damit das nicht so auffällt, damit er nicht in Ungnade bei den Kollegen fällt. Aber er macht sich, es ist ein Liebesfilm, es geht eigentlich drum, wird meiner Frau geholfen, kann ich sie retten? Ja? Sehr berührender Film. Und ich muss sagen, im zweiten Teil, Karen Black als Hauptrolle, ja, wichtig, entscheidend. Auch da geht's drum, dass Männer und Frauen wieder zusammenfinden, weil Charlton Heston fliegt eigentlich immer quer durchs Land und sieht sie ganz wenig und sagt, das besprechen wir, wenn ich von der und der Reise wieder bin. Also jetzt haben wir uns kurz gesehen, das war's, bis später. Doch, was mich beim zweiten Teil sehr stört, sind teilweise die sexistischen Witze. Und die kommen im zweiten Teil sehr stark raus. Zum Beispiel Stewardess wird von Stewardess XY, nicht sie jetzt, wird von irgendwelchen Piloten oder männlichen Mitarbeitern belächelt. Da fallen Sprüche, wo du dir denkst, No-Go heute, geht gar nicht mehr. Und dann wird sie noch gefragt von dem einen, wie hältst du das mit diesen Haifischen oder mit diesen Typen überhaupt aus? Ja, ich habe mich dran gewöhnt, das geht schon. Wo ich mir dachte, ja, wunderbar. Das sollte ja auch als Unterhaltungszwecken waren, diese Sprüche eingebaut. Die hast du im ersten Teil noch nicht so. Fand ich im zweiten Teil etwas fragwürdig. Da kommen wir jetzt auch gleich zu einem der Kameraden, die sowas tun, nämlich Eric Estrada ist hier zu sehen, den ich immer wieder ganz witzig finde, wenn ich sein Gesicht sehe, der hier den Julio spielt. Ja, das Geräusch war durchaus gerechtfertigt. Und den man ja hauptsächlich aus Chips kennt, als Motorradcop, der hier einen Filmauftritt hat. In einer großen Produktion, muss gleich dazu sagen, trotz des riesigen Erfolges von Airport, dem Einspiel, wurde sehr stark das Budget abgespeckt bei dem zweiten Teil auf $3 Millionen herunter, das sind 7 Millionen weniger. Man hat jetzt hier vielleicht auch nicht mehr den großen Schauplatz, weil das ist doch sehr viel Studio. Du hast eben auch dieses Flugzeug und das ist begrenzter. Ich möchte noch ein was ganz schnell sagen zum Thema Jerry Stiller. Hier zu sehen, Komiker seiner Zeit, denke ich, auch reingenommen worden, um ein bisschen Unterhaltung reinzubringen, wobei er die meiste Zeit schläft vom Film oder besoffen ist und schläft, aber auch den kann man hier sehen, damals schon irgendwie alt, ja, also der Mann war immer alt auch wenn er noch ein bisschen Farbe im Haar hat. Also für alle, die jetzt die Connection nicht gleich herkriegen, er sieht eigentlich genauso aus wie der Papa aus King of Queens, minimal jünger. Doug Heffernan, genau. Dieselbe Frisur, dieselbe Bart, dieselbe Gesicht irgendwie, ja. Und was mir aufgefallen ist, die Musik. Ja, die Musik von, ich darf ihn jetzt nicht falsch aussprechen, sag du mal bitte. John Cacavas. Vermuten wir jetzt einfach. Und fandest du nicht, hatte ich das was erinnert, die Musik? Ich fand, es klang unheimlich nach Bond. Ich fand die Titelthemen und auch immer wieder, das klang immer nach James Bond, ein bisschen nach John Barry. Ich dachte eher, John Barry hat den Score gemacht. Aber nein, es ist er, fand ich bloß ganz interessant. Und ich wollte noch was nachwerfen. Ich musste auch bei Airport sofort an Stopp langsam 2 denken übrigens, so im Nachgang. Also so ja. Jetzt so vom... Beim ersten Teil, ist richtig. Ich finde zum Beispiel, hier fliegt man ja, also man muss das sagen, es ist ein Loch im Cockpit und man taucht ab, man muss also auf eine Höhe fliegen, damit die Leute Luft bekommen, also dass kein Druck entsteht im Flugzeug. Ich muss dazu sagen, diese Crash-Sequenz war damals sicherlich spektakulär und hat viele in den Film reingezogen. Die sieht man ja überhaupt nicht, die sieht man nicht, die ist auf dem Cover, die gibt's gar nicht, auf dem Cover ist sie drauf, es gibt sie nicht im Film, das ist sehr gut geschnitten. Klar, den Co-Piloten, der segelt aus dem Cockpit raus. Ich muss aber dazu sagen, ich fand das beim Zuschauen fand ich das unglaubwürdig, dass man ins Cockpit reincrasht und das Flugzeug stürzt nicht ab, sondern es kann, wenn der Druckabfall vorüber ist, kann sie gefühlt 3 Meter neben dem Loch den Großteil des Films das Flugzeug nicht nur besetzen, sondern führen, kann reagieren, steuern. Ich habe mir gedacht, was soll das? Worauf ich hinaus wollte, du hast mich jetzt aufgeklärt, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht in dem Film, aber ich fand bei den Effekten, muss ich sagen, die fand ich auch ganz gut, wenn das Flugzeug eben sehr tief fliegt durch die Gebirge. Und ich jetzt nicht glaube, dass es ein echtes Flugzeug ist, sondern dass sie irgendein ferngesteuertes Gerät genommen haben. Ich finde die Special Effects zum großen Teil sehr gelungen. Das heißt nicht bei der Aktionsszene, der Zusammenstoß ist ziemlich billig gemacht, auch mit einer Rückwandprojektion von vorne und so weiter. Und es ist alles ein bisschen so, da gibt's einen weißen Bildschirm und es ist ein Loch im Cockpit. Aber es geht mir darum, dass an sich das Fliegen des Flugzeugs durch diese tiefen Gebirgslagen, finde ich, sah sehr gut aus, haben sie gut gemacht, hat mir wirklich gefallen. Ja, also Airport 2, nenne ich es jetzt einfach mal, finde ich, hat auch ein großes Unterhaltungspotenzial. Und der zieht auch auf jeden Fall durch und hat mir auch gut gefallen. Und man ist ja auch immer so, man orientiert sich an den Sachen, die vielleicht gerade aktuell waren vom Thema her. Ich möchte hierzu sagen, dass ich natürlich nicht vergessen darf, dass es natürlich noch die Fortsetzung von Airplane gab, also dem ZAZ-Parodie. Und zwar die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Allerdings ist dieser Film, der auch wesentlich erfolgloser war, muss man sagen, als sein Vorgänger, eben nicht auf der Airport-Reihe basiert, sondern auf dem Film Starflight One, den ich gleichermaßen empfehlen möchte, der übrigens auch mal bei Koch Media erschienen ist auf DVD. Flug ins All, wo es eben um ein Raumfahrtflugzeug, was ja jetzt auch schon so ein bisschen mittlerweile fast schon Realität ist, wo die Leute gerne Passagierflüge durchs All machen möchten, um schneller zu sein. Das wurde eben in diesem Film 1982 Starflight One gezeigt. Und genau, also sind wir nochmal mit den Parodien durch. Die Parodie kam nämlich auch im gleichen Jahr 82. Ne? Also die sind immer sehr nah dran gleich und ist auch ein spätes Sequel für eine Parodie. Jetzt gehen wir zurück ins Jahr 1977. Verschollen im Bermuda-Dreieck. Und woran denkst du auch sofort? Die Poseidon. Ja, Poseidon Adventure und dann später auch Poseidon Inferno, das Schiff, was umkippt und unter Wasser ist, später mal auch wieder von Wolfgang Petersen neu verfilmt, relativ unspektakulär untergegangen im Kino. Flugzeuge unter Wasser. Bitte, Stefan. Ich muss sagen, mich hat der Film, der dritte, weitaus weniger gepackt als die ersten zwei. Er variiert das Thema so stark, dass man raus in Exotismus fliegt. Es ist eigentlich eher eine Rettungsaktion, die dort stattfindet. Die Haupt- und Nebenfiguren werden am Anfang relativ schnell ausgenockt. In dem Sinne, dass hier wirklich Terroristen am Werk sind. Es wird sehr schematisch eingeführt. Also immer die Charakterzeichnung und Entwicklung in den ersten beiden Teilen noch. Dauert sehr lange. Also werden sehr lange eingeführt. Und man ist ganz nah bei den Figuren und fiebert mit ihnen mit. Auch im zweiten Teil, muss ich noch sagen, werden komplett neue Figuren sehr lang und sehr ausführlich eingeführt. Das geschieht hier relativ über so einen Kamm geschert, kommt mir das vor. Also gibt es zum Beispiel Jack Lemmon als Captain, der ist nach wenigen Minuten ausgenockt und es dauert erst, bis er wieder in dem Film was zu sagen hat. Das heißt, der Film hat mich am Anfang eher mal so ein bisschen rausgenommen Und wenn man dann schon die beiden Teile, so wie wir das jetzt gemacht haben, kurz hintereinander sieht und sich die Reihe am Stück anschaut, hat mir der dritte Teil nicht viel gegeben. Aber es ist natürlich auch technischen Fortschritt zu verzeichnen, was jetzt die Action-Szenen angeht. Wie hast du das empfunden? Natürlich merkt man, dass die Händeringen versuchen, das nächst Spektakuläre zu finden. Ich möchte nochmal auf die Darsteller mit eingehen. James Stewart. Sichtlich stark gealtert in dem Film. In einer Sprechrolle. Aber er ist schon zu sehen. Er hat schon viele Auftritte, finde ich. Christopher Lee fand ich ganz spannend, was der da eigentlich zu suchen hatte. Als relativ nichtssagende Passagierfigur. Man muss hierzu sagen, wir haben zur Handlung noch gar nichts gesagt. Ein Flugzeug voll beladen, ist ein VIP-Flug, ganz neues Flugzeug, ganz modern für einen ganz reichen Mann. Der hat da drin sehr viele Schätze, Kulturschätze gelagert und VIPs und die fliegen da halt rum. Und dieses Flugzeug wird Opfer eines terroristischen Anschlags, eigentlich auch nicht, sondern eines Diebstahls, eines versuchten Diebstahls. Man schläfert die Crew ein und versucht dann irgendwo zu landen, um dann die Goldschätze oder die Bilder, die Wertschätzungen der Kultur zu vergolden, zu stehlen und zu vergolden und abzuhauen. Jedenfalls geht das schief und das Flugzeug stürzt ab und landet unter Wasser. Und dort läuft das Flugzeug nun langsam mit Wasser voll und das ist die Gefahr. Und hier finde ich es ganz interessant, dass am Ende die Texttafel so schön, weil der Film so unheimlich hanebüchend wirkt, dass geschrieben wird, das Flugzeug wird dann gehoben mit Unterwasserballons. Das heißt, es werden so eine Ballons angebracht, die dann mit Wasser gefüllt werden, somit dass das gehoben wird, das Flugzeug. Und hier betont man ja zum Schluss an einer Texttafel, dass die Geschichte zwar fiktiv ist, aber dass die Methoden der Navy die gleichen sind und realistisch anzusehen sind. Das war dann, da denke ich schon wieder weit in die 80er, hebt die Titanic. Das war dann auch so eine Geschichte mit diesen Luftkissen unter Wasser. Also man hat hier natürlich schon wieder eine Verdichtung, dass man sagt, das Flugzeug sinkt unter Wasser und diese Klaustrophobie des Ertrinkens ist es wieder alles sehr stark auf einen Raum gepresst. Also viel stärker als diese ersten beiden Teile spielt dieser Film so mit dieser Raumkonstruktion. Der Airport, der zur Kommunikationsrettung dient, wo George Kennedy noch rumschwirrt als nochmal ein bisschen aufgestiegener Sicherheitschef oder was er auch ist, scheint in noch weiterer Ferne zu sein. Somit verliert gerade dieser dritte Teil für mich endgültig diesen Bezug auch zum ersten, wohingegen beim zweiten ja schon immer noch dauerhaft, sag ich mal, Verbindung mit dem Tower war, wo immer wieder die Hilfe der Flughäfen, des Flughafenpersonals relevant waren für die Handlung. Hier geht es eigentlich bloß ums schiere Überleben. Und versucht natürlich wahnsinnig viel mit Effekt zu tun, aber die Effekte sind jetzt nicht so bahnbrechend, obwohl das Budget tatsächlich jetzt schon wieder gestiegen ist zum Vorgänger und zwar verdoppelt bei ungefähr $6 Millionen. Weil man auch hier mit diesen Unterwassereffekten, dann liegt das ja auf einer Klippe, dass das Flugzeug, es könnte ja abrutschen, man baut hier so ganz merkwürdige Spannungselemente ein. Ich finde es auch albern, man weiß nicht, wo sie sind, weil sie wurden ja entführt, das Flugzeug, und die eigentliche Route sind sehr abgewichen und niemand weiß, wo das Flugzeug ist und keiner weiß es, wie das sehr gefährlich. Wo sollen wir nur suchen? Dabei ist es doch ganz logisch, weil nämlich, warum stürzen? Ja, weil die eine Bohrinsel streifen und dann würde man ja bei der Bohrinsel, hat das wohl niemand mitbekommen, dass da ein großes Flugzeug gegengeflogen ist. Das ist halt also, es wird immer hanebüchener und im vierten Teil wird das dann nochmal auf die Spitze getrieben. Und bevor wir jetzt zum vierten Teil übergehen, möchte ich nochmal einen Film, wo ich auch nicht sicher bin, aber ich mag den Film, hat aber auch ein Flugzeug, ist da, spielt eine sehr wichtige Rolle. Stefan, was ist das für ein Film, ist das? Fearless, Jenseits der Angst. Hast du den schon Jeff gesehen? Bridges. Nein, muss ich zugeben, der fehlt mir noch. Dann solltest du den schauen. Von Peter Weir, oder Wire, wie man ausspricht, dem australischen Regisseur, den wir sehr schätzen, aus diversen Filmen, unter anderem Picknick am Valentinstag. Also hier geht es eher auch um Absturzgeschehen und wie ein Mann, der das überlebt, sich dadurch verändert. Ein sehr schönes Drama mit leichten mystischen Touch, aber eigentlich doch eher realistisch gehalten. Ein sehr, sehr emotional anspruchsvoller Film, den man auch aushalten muss. Also der ist halt jetzt nicht wirklich spannend, aber er ist unheimlich beeindruckend. Also der hat mich schon sehr gefesselt. Auf jeden Fall sehenswert. Jetzt machen wir es mal ganz billig. Was heißt billig? Nein, also du hast jetzt tatsächlich einen derjenigen Liam Neeson-Filme rausgekramt, die ich persönlich noch sehr, sehr schätze. Nonstop mit Liam Neeson, einer der Filme, wo er in den ganzen Actionreihen den Old Hard Tough Guy spielt, hier als Security Agent in einem Flugzeug. Alkoholiker, so wird es am Anfang in sehr eindringlichen Bildern dargestellt. Der schaut durch die Fensterscheiben, es perlt und ihm geht's einfach nur dreckig und er darf Terroristen in einem Flugzeug ausfindig machen. Fand ich persönlich sehr unterhaltsam, weil er mit diesem klaustrophobischen engen Raumgebilde spielt. Und ja, dieser Colin Serrat, der Regisseur, hat ja noch weitere Filme gedreht. Ich fand den Computer, den letzten, nicht mehr so gut, aber An Run All Night hat mir noch sehr gut gefallen. Und Unknown Identity finde ich auch einen sehr gelungenen Film. Also das ist, ich finde eigentlich Nonstop ist eigentlich so für mich so ein bisschen so das stille Highlight von dieser Zusammenarbeit. Also ich mag den Film. Flight hattest du jetzt schon so mit optischen Ableigungen weggepackt. Ich finde ihn ganz gut. Ich hab ihn nicht gesehen. Er passt ganz gut. Es ist tatsächlich ein Flugzeugkatastrophenfilm, der aber eigentlich außerhalb des Flugzeuges die Nachwehen behandelt. Hm. Das ist sozusagen die unrealistische Variante zur realistischen von Clint Eastwood, Sully. Ja, die Filme kann man durchaus gegenüberstellen, Sully und Flight, wobei eben Sully eben auf der wahren Begebenheit der Notlandung auf den Hudson River basiert und finde ich auch ein hervorragender auch Justizfilm ist. Das geht in die gleiche Richtung, nur wesentlich aufgedrehter von Bob Zemeckis, also möglicherweise auch für dich interessant. Flight hat sehr viel mehr Action und hat eine sehr, sehr spektakuläre und gut gemachte Bruchlandung im Angebot. Aber Bob Zemeckis ist gar nicht so mein Favorite. Ja, aber ich wollte es mal so sagen. So, vielleicht findest du Robert Zemeckis ja besser. So, also, jetzt liegt hier im Zentrum, dank meiner eigenen Sammlung haben wir hier die Originale liegen auf DVD, zugegeben noch, Airport 80, eigentlich Airport 79, die Concorde. Immer alle Filme produziert von Jennings Lang natürlich, muss man nochmal dazu sagen. Und hier hat man jetzt nochmal, ich glaube, auch ein bisschen auf den europäischen Cast mit angespielt. Alain Delon, man holt noch Frankreich und Europa mit rein. Hier ganz wichtig bei Airport 80. Der Film kam ja in den USA im August ins Kino. Und welcher Film kam bereits im März diesen Jahres, also 79, war das, oder 80, ein halbes Jahr zuvor kam aber, naja, ein gutes halbes Vierteljahr zuvor kam ein anderer Film ins europäische Kino mit einer Concorde von Ruggero Deodato. Und zwar das Concorde Inferno. Den habe ich sogar mal besessen, den Film, den habe ich aber nicht mehr. Ich habe den auch nie gesehen, muss ich dazu sagen. Und der ist, glaube ich, fast dasselbe. Und das Witzige ist, dass der Ruggero Deodato-Film bei der IMDb die höhere Wertung hat als dieser Film hier, der aus der Original-Airport-Reihe. Du hast den Film ja leider nicht ganz gesehen, Stefan, habe ich so, glaube ich, in Erinnerung. Den habe ich jetzt zeitlich nicht mehr so mit reingepackt, aber ich möchte dazu sagen, Concorde ist ja auch schon wieder der nächste technische Schritt und das ist bei der Airport-Reihe entscheidend. Bereits am Ende vom ersten Airport klopft er so an das Flugzeug, was dann noch diese Passagiere doch noch heil auf den Boden gebracht hat, trotz Explosionsloch. Klopft an das Gehäuse, an das Fabrikat und sagt, ich muss mal dem Herrn Boeing einen Liebesbrief schicken. Also das sind schon auch immer Werbefilme für die ganze Boeing. Was aber irgendwie im Widerspruch steht, weil eigentlich sind da immer Flugzeuge kaputt oder Gefahrensituationen. Das sind, glaube ich, auch Filme, die nie an Bord eines Flugzeugs gelaufen sind. Und gerade die Concorde ist unfassbar. Also jetzt wird's wirklich unfassbar. Also es geht hier wirklich um den Flug einer Concorde, die von Amerika über Paris nach Moskau fliegt. Und auf beiden Flügen passiert terroristische Akte und der erste terroristische Akt, ja, man überlebt es gerade so, das ist so eine neumodische Drohne, die im Test gerade ist und dann sich ausgerechnet Concorde als Ziel aussucht und nicht mehr abbrechbar ist und dann eben dort die Concorde bedroht, dann ist man ganz schockiert und man landet und alle Passagiere übernachten in Paris und dann steigen sie am nächsten Tag alle wieder in die gleiche Maschine, um weiterzufliegen und dort kommt der nächste terroristische Anschlag und das ist wirklich, also inhaltlich ist das so unten durch, aber auch wieder mit einem Cast. Robert Wagner spielt mit und auch hier jetzt George Kennedy spielt, glaube ich, die größte Rolle überhaupt. Also der Nebendarsteller wird mit den Sequels immer attraktiver, auch als Hauptrolle. Hier spielt er dann schon die Hauptrolle. Und der Film ist wirklich von hinten bis vorne, wo man denkt, was haben die sich nur dabei gedacht? Also mit Realismus erstmal weit fern irgendwo hingestellt. Aber das ist wirklich unglaublich. Und er ist auch bei Weitem deshalb, er hat wirklich einen Trash-Charakter und ist deshalb weit ab von dem, was noch bei Airport einst war. Was für dich vielleicht noch interessant ist, ist der Komponist des Films. Lalo Schifrin hat die Musik komponiert und das hört man auch tatsächlich themenweise. Also hier ist der letzte Film auf jeden Fall, der ist so reißerisch als Actionfilm gestaltet, dass man es einfach nicht glauben mag. Hier auf dem Cover sieht man übrigens diese wunderbare Drohne, die dann in in der ersten Hälfte der Reise das Flugzeug verfolgt. Also wirklich hier auch die Menschenschicksale werden auch hier wieder eingebracht. Robert Wagner spielt die ganz negative Rolle. Er ist ein Boss von irgendeinem Waffenunternehmen, die genau das hier bauen, diese Drohnen, und die Dreck am Stecken haben. Und in dem Flugzeug befindet sich seine Geliebte, die aber Journalistin ist und genau das dann aufdecken wird oder kurz davor steht, seine Missetaten aufzudecken. Und deshalb ist das der Grund, warum auch die Maschine abgeschossen werden soll. Also wirklich ganz groß gedacht und ganz wenig produziert. So, also zum Abschluss wirklich der schlechteste Film der Reihe kommt zuletzt. Und mir fiel dann noch ein, so im Verlauf, es gab doch auch in den 90ern dann immer auch so TV-Filme viel mit Flugzeug, da ist mir einer eingefallen, den ich auch nie gesehen habe, ein Zweiteiler mit Richard Dean Anderson als Kapitän. Und zwar hieß der Pandora's Clock, Killer-Viren an Bord der 747 von 96. Keine Ahnung, aber da ich damals durchaus auch mit MacGyver kultiviert wurde, ist es so, dass mich das unheimlich interessiert hat, weil Richard Dean Anderson in dem Film mitgespielt hat. Ich habe den Film aber nie gesehen, leider. Ja. Und ich gebe dir jetzt noch was in die Hand. Und zwar, ich habe zwar noch ein paar andere Filme, die ich jetzt aber sein lasse, aber einen muss ich dir noch geben. Und zwar eine HBO-Produktion von 97, die nämlich dem Zweiteiler vielleicht gar nicht so unfern ist. Eine HBO-Produktion von 97 auf Laserdisc. Willkommen in Benedikts Welt. Ray Liotta und Lauren Holly in Turbulence. It's a killer ride. Ich habe von dem Film gehört, als er damals im Fernsehen lief, ich habe ihn nicht gesehen. Ihr merkt, ich bin ein ganz schlechter Gesprächspartner eigentlich. Ich habe den Film auch nicht gesehen, tatsächlich, noch nicht. Aber du hast ihn zu Hause. Aber ich habe ihn zu Hause, das ist das Wichtigste. In dem Fall, ich weiß gar nicht, ist das eine amerikanische hier? Das ist eine amerikanische LD, die können wir aber bei mir trotzdem gucken, weil ich habe ja Code-Free-LD-Player. Finde ich aber das Cover auch sehr reißerisch hier, wie das Flugzeug durch enge Häuserschluchten fliegt. Ich glaube, diese Szene wird es in dem Film vermutlich nicht zu sehen geben, aber das wird sich noch rausstellen. So, was haben wir jetzt gelernt aus der Airport-Reihe, Stefan? Es ist doch eine erlebenswerte Filmreihe, finde ich. Mit hohen Qualitätsunterschieden, mit Verstreichen der Sequels. Und ich muss nochmal betonen, auch wenn mir diese flachen, auch teilweise auch sexistischen Sprüche im zweiten Teil extrem missfallen haben, ich fand die als Unterhaltungskiller, wenn du das heute siehst, hat doch dieser zweite Teil mit Karen Black als weibliche Protagonistin, die wirklich das Flugzeug lange führt, eine sehr interessante, aktive weibliche Hauptrolle. Natürlich tritt dann Charlton Heston am Schluss als der große aktive Held ein, als der Retter auch der Situation. Aber das geschieht dann doch irgendwie ein bisschen auf Augenhöhe, finde ich. Und die anderen Teile, auch wenn die Frauenfiguren mal mehr, mal besser dargestellt werden, es sind immer so dieses typische Hollywood, so dieses Schöne, dieses Beiwerk. Die Männer haben was zu sagen, obwohl die Männer eigentlich auch total Banane sind manchmal, wo man sich fragt, was war das damals auch so für ein Gesellschaftsbild, ne? Weil ja. Im vierten Teil ist dann von diesem Frauenbild schon gar nicht mehr viel übrig. Du hast zwar diese starke Journalistin, die aber trotzdem auch sagt, ich weiß, Robert Wagner ist ein böser Mensch, aber ich liebe ihn trotzdem und so weiter. Und daraus entwickelt sich aber schon wieder so eine Schwäche irgendwie. Obwohl das eigentlich starke Figuren sein könnten. Also in dem Bezug verringert sich das Niveau tatsächlich stark. Und ich finde auch, dass Airport 1 für sich steht und der Airport 2 auch wiederum, weil er ein ganz neues Szenario aufmacht innerhalb der Reihe und für mich tatsächlich Airport 2 damit eigentlich zum ersten richtigen Flugzeug-Katastrophen-Actionfilm zählt, also im Passagierflugzeugbereich. Wir reden jetzt nicht von Jetfilmen, ja, sondern von Passagierflugzeugen. Also nun bei Koch Media erschienen eine Edition, die streitbar ist, auf jeden Fall, aber dennoch empfehlen wir zumindest die ersten beiden zu sehen. Den dritten mit Abstrichen, als auch als Wiedererkennungswert. Also die ersten beiden auf jeden Fall sollte man mal gesehen haben. Schöne Klassiker, interessant gemacht, auch wie damals mit dieser Technik gearbeitet wurde. Und den letzten kann man dann als Trash-Dreingabe noch irgendwann mal hinten drauf gucken, wenn man mal montags frei hat und sonst nichts zu tun hat. Und natürlich raten wir natürlich jedem, fahrt lieber Elektrobus, weil Fliegen ist nicht gut. Und ansonsten aber auch gern Fahrrad. Genau. In dem Sinne, tschüss.